E, A, O. Nehmen. Nehmen, nahm, genommen. Helfen. Helfen, half, geholfen. Sprechen. Sprechen, sprach, gesprochen. Erschrecken. Erschrecken, erschrak, erschrocken. Bewerben. Bewerben, bewarb, beworben. Empfehlen. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Treffen. Treffen, traf, getroffen. Werfen. Werfen, warf, geworfen. Brechen. Brechen, brach, gebrochen. Stehlen. Stehlen, Stahl, gestohlen. Sterben. Sterben, starb, gestorben.